Hola, hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Ich bin Mercedes Herrada und ich begrüße euch zu dieser neuen Ausgabe von Mixtape, der 56. hier bei OS Radio. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Eine Stunde voll aktuelle Musik erwartet euch, dazu einige großartige Songs aus den letzten Jahrzehnten mit Punk, Rock und Metal. Diese Sendung läuft jeden vierten Samstag im Monat um 20 Uhr auf OS Radio 104,8 und im Livestream auf www.osradio.de. Verpasste Ausgaben könnt ihr außerdem auf der Mixtape-Website unter mixtaperadio.online nachhören. Wir starten schnell mit der neuen Musik der Katalanen Rat Penat, die in diesem Song sowie im Video mit Podri, dem Sänger von Ratzinger, zusammenarbeiten. Wir hören sie mit La Danza Macabra, der erste Single aus ihrem vierten Album Camí a l'Infern, in Katalanisch und dann in Deutsch Weg zur Hölle, das am Freitag, dem 7. März, erscheinen wird. We'll be right back. denn gerade ihr erstes Werk aufgenommen, betitelt Kennel Sounds Volume 1. Sie sind Greedy Killers, kommen aus dem Süden von Madrid, machen Punk Rock'n'Roll und es war eine Freude, ihre Musik kennenzulernen und sich hier bei Mixtape mit Greed Kill the Rock'n'Roll zu hören. Jetzt geht es weiter mit einer Band, die uns aus Alberta, Kanada geschrieben hat. Sie sind Chuck Spadina, die momentan im Studio an ihrem dritten Album arbeiten, aber trotzdem ihr erstes Single Wars mit uns teilen wollten. Der Song wurde von ihrem Sänger John Miles geschrieben und handelt von den Schwierigkeiten und der Melancholie des Lebens. Gleich danach kommen die Dropkick Murphys mit Workers Song. Übrigens haben sie vor einigen Tagen auf ihren Social Media Kanälen ihre Europa-Tour für den Herbst angekündigt. Los geht's am 15. Oktober in Italien. Danach auf jeden Fall sind mit 8 Terminen in Deutschland. I had seen her face in Spain. It was sunk kissed by the rays, but still. Versuch, toll, not and day, by hand and by brain, to earn your pay for centuries on past, for no more than your bread, have bled for your countries and counted your dead. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. We'll be right back. of Bright, ein Stoner Metal Power Trio mit Einflüssen aus Hard Rock und Dorm aus Phoenix, Arizona. Nach ihr Debut-EP Retribution von 2021 und ihrem Album Taking Over von 2023 sind sie nun zurück, dieses Mal über Wormhole Death Records mit ihrem neuen Album Beneath the Surface, aus dem wir gerade Awaken gehört haben. Wir machen sofort weiter. Die aktuelle Musik, diesmal von Madrider Duo Ivan Flores und Ruth Calypso Moya. Sie sind Green Goat und wir hören Charles, den ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album Aloft. We'll be right back. Verdad, cada sonrisa esconde una verdad. Despierta ya de la mentira, la sociedad de la falsa luz, donde la vida se torna en cruz. Caminos ciegos, caminan tuertos, hacia ninguna parte. Detrás la pelo se oculta una sombra en un escenario de cáscaras. Usamos la realidad. Dime qué hay bajo tu piel. Dime cuál es tu miedo. Ahora entierra los muertos a ciegos y tuertos. Restos de una imagen que cree mostrar. Donde la esencia pierde claridad, cada sonrisa esconde una verdad. Despierta ya de la mentira, la sociedad de la falsa luz, donde la vista se torna en cruz. Caminos ciegos, caminan tuertos, hacia ninguna parte. Blancos, eine 2021 in San Clemente, Chile gegründete Band, die die Intensität des Metal mit Einflüssen des Rocks der 90er Jahre kombiniert. Der Song, den wir gerade gehört haben, war ihr neues Single mit dem Titel El Velo. Nun hören wir die Musik einer Band, die für ihre großartigen Live-Auftritte und ihren unwechselbaren Sound bekannt ist und aus Norwegen kommt. Die Rede ist von Kveldsattack. Aus ihrem gleichnamigen Werk von 2010 hören wir jetzt Bloodthirst. Yeah.

Über Demons Records erreichte uns der Thrash Metal von Apotropaiko aus Ibiza mit Engels Lies. Es ist der zweite Track aus ihrem dritten Studioalbum Reborning. Und wir machen weiter mit der Power von Black Hearth, der Band aus dem Baskenland, die kürzlich ihr Musikvideo zu Feast of the Savages veröffentlicht hat, dem Titeltrack ihres neuesten Albums. Like to the start, like trouble tone. I stay here in front. Klingt richtig gut. Wir haben sie gerade gehört, Malvada mit Dead Like You. Sie bestehen aus Indira Castillo am Gesang, Bruna Suruda an der Gitarre, Juliana Salgado am Schlagzeug und Rafaela Reoli am Bass. Gegründet 2020 in Brasilien, unterschrieben sie nur da nach 3 Jahren später bei dem Label Frontiers Records. Jetzt ist Zeit für Gamma Ray. Wir erinnern uns an One with the World aus ihrem Album Sign No More von 1991. For this world to live in unity as one. I can try to believe, but I feel it's like a view into the sun. Blinded by the light, everything will look so fine, but still I feel the rays are burning my soul. We can change the world together if we try. de la vida en busca de tu voz. Esta noche me volví con miedo a descubrir que ya te habías ido sin mí. Me rasgué Avalanche, eine der einflussreichsten Metal-Bands Spaniens, die mit 30. Anniversario, 30. Jubiläum, ihr musikalisches Erbe feiert und ihre bekanntesten Songs mit der aktuellen Formation neu aufnimmt. Damit geht eine weitere Ausgabe von Mixtape zu Ende. Bevor wir zum letzten Song kommen, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch diese Mischung von heute gefallen. Vergiss nicht, ihr könnt das Mixtape jederzeit auf mixtaperadio.online nachhören. Ich verabschiede mich mit der Musik von Ronnie Romero. Wir werden jetzt einen Song hören, den er am 27. Januar über Frontiers Music veröffentlicht hat. Es ist eine Live-Version des Songs Castaway on the Moon, aufgenommen beim Rock Imperium Festival in Spanien im letzten Jahr. Viele Grüße von Mercedes Herrada. Ich freue mich, euch beim nächsten Mixtape wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut und bis bald.